Mann. Wir ziehen den ab, wir pissen ihm in die Fresse und der Typ checkt das noch nicht, Mann. Geil. Was soll das bringen, Digga? Respekt. Wenn du der Beste sein willst, dann musst du Respekt kriegen. Wenn du Respekt kriegen willst, dann darfst du keinen anderen Respekt zeigen. Wenn du keinen anderen Respekt zeigst, ne, dann denken die Leute irgendwann, Mann, du hast den Respekt erfunden. Mit dem Kopf durch die Wand, bis ich abkratze. 187 Araber, Kanacke. Hamburg 040, greif in die Staatskasse. Pops talken, scheiß auf die Kalbratz. Kalkuliert, Tatzeit, Tatwaffe. Transportiert, U-Haft, Bastarde. Du bist Gangster, fährst ohne Fahrkarte. Ich häng am Fenster, mach im Knastplatte. Hasskappe, ich kann nicht schlafen. Werd isoliert und du schiebst dir den Harten. Wir spielen Karten, immer warten. Vermisst die Fam, die Gang, die Straßen. Richter liegen und sie Ketten aus Stacheldraht. Kinder schlafen in Zellen wegen Tatverdacht. Immer Fragen stellen, LKA, zu abgefuckt, der verkackte Staat. Das ist meine Lieblingszahl, ich sag es mir jeden Tag. Fick deine Phrasen, ich verteil Haken, will Richter bestrafen, doch sitz und muss warten. 187 überall. Und das hält dein Leben lang. Knast hat mich abgestumpft, Quellen werden abgepumpt. Komm, um meinen Schnapp zu holen, häng jetzt nicht ab, du Hund. Bei mir dreht es sich um Scheine kassieren, Weiber bussieren und weiter mein Hals tätowieren. Keinen interessiert's hier, was du Fotze für Spaß hast. Kapuze auf, nachts raus auf dem Parkplatz. Schwarzmarkt, Stadt, klein Nigger aus der Hafenstadt. Tasche macht wach, der Hase macht mich platt, krass. Zur Unterwelt hab ich ein cooles Verhältnis. Was willst du tun in einer Welt, wo das Geld spricht? Man gibt alles, doch erhält nichts. Deshalb fick ich diesen Staat, bis er mich in ne Zelle schickt. Wenn ich fick, Digga, dann aber richtig. Mein Standard ist top, tarantisch, bin giftig. Blitzlicht, wenn ich auf der Bühne perform, kommt die Hühner nach vorn, alle ziemlich verdorben. Bei uns fliegen die Korken, 187, es wird feierlich. Du feierst mit, egal ob du in Freiheit bist. Das ist meine Lieblingszahl, ich sag es mir jeden Tag. Fick deine Phrasen, ich verteil Haken. Will Richter bestrafen, doch sitz und muss warten. 187 überall. Und das hält dein Leben lang. Knast hat mich abgestumpft, Quellen werden abgepumpt. Komm, um meinen Schnapp zu holen, lenk jetzt nicht ab, du Hund. Die meisten Leute können diesen Hass nicht verstehen. Trotzdem hab ich über 7 Jahre Knast in der Gang. Kassen zu stehlen, um deinen Hafen zu gehen. Ist in fast jedem Leben hier ein krasses Problem. Tauchsieder-Rap, ich hau dir ein Brett. Hält sie auf und sag nett, lauf lieber weg. Fick Viper tief und ich mag, wie sie heulen. Schiss ist 187, Solarium gebräunt. Jetzt ist Abriss, mein Freund. Kein Kompromiss bei dem Ace in dem Spliff. Hältst du nicht mit? Hate ihn nicht, weil er selbst verliebt ist. Nein, du senkst deinen Blick, es ist besser für dich. Tanz den Lambada mit deiner Mama. Krasser Macker, Stifler sein Vater. Knaster du Santa Fu, Antat Fluss. Um auf Tod zu fahren, brauchen wir ein Mannschaftsbus. Das ist meine Lieblingszahl, ich sag es mir jeden Tag. Fick deine Phrasen, ich verteil Haken. Will Richter bestrafen, doch sitz und muss warten. 187 überall. Und das hält dein Leben lang. Knast hat mich abgestumpft, Quellen werden abgepumpt. Komm, um meinen Schnapp zu holen, lenk jetzt nicht ab, du Hund.